Man kauft sich einen wachsamen Hahn, einen wachsamen Hahn. Er weckt uns im Sommer, im Winter so früh. Er grillt ja so lustig sein Kikiriki. Seine Tallera, Biderallera, seine Tallera, Biderallera. Seine Rucke-Tucke, seine Rucke-Tucke, seine Kikiriki. Seine Tallera, Biderallera, seine Tallera, Biderallera. Seine Rucke-Tucke, seine Rucke-Tucke, seine Kikiriki. Er trägt ja zwei Sporen, so stolz wie ein Reiter so stolz, wie ein Reiter so stolz. Er weckt uns im Sommer, im Winter so früh. Er kriegt ja so lustig seine Kikiriki. Kikiriki! Seine Tallera, Biderallera, seine Tallera, Biderallera. Seine Rucke-Tucke, seine Rucke-Tucke, seine Kikiriki. Seine Tallera, Biderallera, seine Tallera, Biderallera. Seine Rucke-Tucke, seine Rucke-Tucke, seine Kikiriki. Er trägt ja eine Krone, so stolz wie ein König so stolz, wie ein König so stolz. Er weckt uns im Sommer, im Winter so früh. Er grillt ja so lustig sein Kikiriki. Seine Tallera, Biderallera, seine Tallera, Biderallera. Seine Rucke-Tucke, seine Rucke-Tucke, seine Kikiriki. Seine Tallera, Biderallera, seine Tallera, Biderallera. Seine Rucke-Tucke, seine Rucke-Tucke, seine Kikiriki. Oh,